Yeah. Aha, Mom. Die Verliebten in der Grauzone. Ah ja, und es regnet wieder draußen. Was ist denn das für ein Sommer, oder? Die ganze Zeit fällt hier irgendwas im Himmel. Und die Verliebten in der Grauzone tuten Tauben, als wäre es Fallout da draußen. Komm, lass mal einen Beat anfangen jetzt, ey. Bleibt's denn? Noch ne Round, noch ne Round. Batsch. Ich hab einen miesen Charakter. Komm jetzt, fängst du. Hab ich einen miesen Charakter? Yeah! Die Verliebten in der Grauzone Turteltauben, als wäre es Fallout. Da draußen Schmetterlinge im Bauch wie Chamäleons oder was sie auch immer frisst. Hauptsache Regenbogenfarben, ich bin nicht melodramatisch, sondern ebenso empathisch wie ein Panzerplatte nass und am Marmortisch. Sie hören Stone Sour und haben Kuss, Smileys über Köpfen, Tonspur um Tonspur, Karaoke, eine Besichtigung, eine Beschichtung im Atelier des André, Atheist von André. Sie wollen Kunst sehen und trinken Portwein, ich hau die Worte aus Shelter. Trotzdessen sind sie verliebt, geh rein in die World, so für Sex sind verliebt in der Grauzone. So Polo und Komplex trinken Port 2, mal gucken wann das Baby kommt, ey. Ein neuer Mitbewohner, ein neuer Grauzoner, sie umarmen sich zu seinem Geburtstag und trinken portugiesischen Portwein. Zu Kings of Leon, Jenks, Jenkins, Sunday Candy, vor Ort zu sein. So ein freies Jahr, tränken sich in entkorkten, sorgenlosen Kronkorken, reich und eingelassen wie die Bordsteine. Enthusiastisch von Portwein, ich schau aus dem Fenster, staring into Piccolo auf Glas graviert. Und die Welt ändert ihr Titelbild. Und die Welt ändert ihr Titelbild. Und die Welt ändert ihr Titelbild. So einem Kind, während die Kippe brennt und Farben fluoreszieren, Statuen repräsentieren die Schönheit in Weiß. Aus dem Gips gemeißelt, der Mann mit Wanderstab und Falke, die Frau mit Lotus und anmutig wie Konfuzius. Zitate, monumentale. Und er sagte, sag bitte was. Und sie sagte, sing bitte was. Und sie sang, Vögel lachen nicht. Singen. Hai und lacht, es riecht nach Tabak und nach Rauch. Bier wie damals, es riecht nach Holunder und frischem Regen, nassen Rassen draußen. Der Eisbär wird nicht mehr warm, weil er aus Glas ist, egal wie viele Kippen man drauf ausdrücken möchte. Seine Eisscholle schmilzt nicht. In der Grauzone 2015. Das ist ein Turteltauben. Still, es kann nämlich Schnee geben. Es sind die Verliebten in der Grauzone. Turteltauben, als wären sie im Fallout Shelter Down. Smetterlinge in ihrem Bauch wie Chamäleons oder was sie auch immer frisst. Hauptsache Regenbogenfarben, ich bin nicht melodramatisch, sondern ebenso empathisch wie ein Panzerplatte Nashorn. Am Marmortisch, sie hören Stone Sour, haben Kuss, Smileys über Köpfen, Tonspur um Tonspur, Karaoke, eine Besichtigung im Atelier, Andres Atelier. Sie wollen Kunst sehen, beschwichtigt und trinken Portwein. Ich bau die Worte aus Shelter, draußen bleiben sind sie verliebt in der World 246. Die sind verliebt in der Grauzone und trinken Portwein. Mal gucken, wann das Baby kommt. Ein neuer Mitbewohner, ein neuer Grauzoner. Sie umarmen sich zu seinem Geburtstag und trinken portugiesischen Portwein. Zu Kings of Leon, Tanks, Jenkins, Sunday, Candy, vor Ort zu sein. Sorgenfrei, sie ertränken sich in entkorkten, sorgenlosen Kronkorken, reichen eingelassen wie ein Bordstein, enthusiastisch vom weichen Portwein. Ich schau aus dem Fenster, staring into Piccolo auf Glas graviert und die Welt ändert ihr Titelbild. Während die Kippe brennt und Farben fluoreszieren, Statuen repräsentieren die Schönheit in Weiß. Aus dem Schönen gibt's gemeißelt. Der Mann mit Wanderstab und Falke, die Frau mit Lotus und anmutig wie Konfuzius. Zitate, monumentale. Und er sagte, sing bitte was. Das Vögelchen im Käfig lacht. Aber es lacht aus Wut. Vögel lachen nicht, die singen. Kommt drauf an, wenn du ihnen was Lustiges erzählst. Ich kannte mal so ein Vögelchen, das war fantastisch. Nicht nur bunt im Gefieder, sondern auch lustig und klangvoll. Ich will losfahren. Mach's gut.